Leitung dieses Podcasts empfiehlt Ihnen für ein größeres Vergnügen Ihrer Freunde, die den Film noch nicht gesehen haben, niemandem das Ende von Zeugen der Anklage preiszugeben. War das 50er genug? Auf jeden Fall. Bitte noch den Spoiler-Jingle. Ah ja, der Spoiler-Jingle, stimmt. Ey, pst. Du. Ja, du. Der nun folgende Programmteil enthält sensible Informationen über den Handlungsverlauf. Yay, yeah, Flur! Wir haben eine neue Folge. Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Folge des Muss-man-sehen-Podcasts, wo wir uns gegenseitig Filme zuwerfen. Und uns gegenseitig zwingen, Filme zu gucken, die wir toll finden und von denen wir hoffen, dass sie den Horizont des anderen erweitern. Genau. Und wir zwingen nicht nur den jeweils anderen in diesem Podcast, sondern wir zwingen auch euch, das habt ihr wahrscheinlich jetzt schon gehört, wir spoilern nämlich ganz gewaltig in dieser Episode. Sprich, gerade in diesem Fall, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, Zeugen der Anklage von Billy Wilder aus dem Jahr 1957, dann bitte macht sofort aus. Ich will euch hier nicht mehr sehen, beziehungsweise ich will nicht mehr das Gefühl haben, dass ihr noch zuhört. Es ist nämlich wirklich ein Film, er gehört in die Reihe von Filmen, du guckst den, ohne das Ende zu wissen, dann macht der doppelt so viel Spaß, dreimal so viel Spaß. Auf jeden Fall, du musst den gucken, ohne das Ende zu wissen. Siebenmal so viel Spaß, denn sieben Plot-Twists habe ich gezählt. Einer der großen alten Plot-Twist-Filme aus einer Zeit, in der es noch gar nicht so viele Plot-Twist-Filme gab. Stimmt, ja. Vielleicht sogar ein Vorreiter auch für viele Plot-Twist-Filme von heute, aber darauf werden wir auf jeden Fall zu sprechen kommen. Johannes hat den Film vorgeschlagen. Übrigens. Ich habe den Film vorgeschlagen, weil ich ein alter Schwarz-Weiß-Film-Fan bin. Johannes, die alte Hollywood-Sau mit Billy Wilder. Ja, Billy Wilder, ich muss einfach diese ganzen Lücken, die ich bei Billy Wilder noch habe, alle schließen. Und ich habe diesen Film eben auch noch nicht gesehen. Das hast du letzte Woche schon gesagt und ich war voll schockiert. Ich war wirklich überrascht, weil in meiner Vorstellung gibt es so 50er Jahre Hollywood große Regisseure oder auch große Indie-Regisseure, der ja eher Billy Wilder vielleicht war auch teilweise. Indie weiß ich nicht. Indie ist zu viel gesagt. Er war schon sehr oben angekommen. Ja, er war oben, aber er hatte eine gewisse Unabhängigkeit. Er durfte sich ein bisschen mehr erlauben vielleicht als andere Regisseure. Ja, das vielleicht. Okay. Auf jeden Fall bin ich einfach überrascht, in meiner Vorstellung hast du die Filme alle gesehen. Also Billy Wilder, dein Katalog ist vollständig. Ja, nein, das Spiel habe ich nicht durchgespielt. Wartet noch einiges auf mich. Billy Wilder hat auch nicht wenig gemacht. Ich habe noch mal nachgeschaut. Das letzte Mal haben wir es falsch gesagt. Wir haben gesagt, es wäre erst der dritte Billy Wilder Film. Es ist schon der vierte Billy Wilder Film, über den wir sprechen. Ach du Scheiße. Wir haben nämlich über Boulevard der Dämmerung gesprochen, aus dem Jahr 1950, über Manche mögen es heiß aus dem Jahr 1959 und das Apartment aus dem Jahr 1960. Und dazwischen schmiegt sich jetzt dieser Film aus dem Jahr 1957. Dieser Film ist vielleicht nicht unbedingt der allerbekannteste von ihm, obwohl es schon ein sehr bekannter Film ist. Aber wenn man über Billy Wilder redet, dann redet man schon eher über Boulevard der Dämmerung und über Manche mögen es heiß, oder? Wahrscheinlich. Das ist eine interessante Feststellung. Es ist tatsächlich der Film von Billy Wilder, den ich am besten kenne, würde ich behaupten. Oh. Den ich wahrscheinlich sogar der Billy Wilder-Film, den ich am öftesten gesehen habe, ist jetzt aber auch schon lange her gewesen. Ist das ein Qualitätsmerkmal? In diesem Fall ja, weil ich würde behaupten, das ist mein liebster Billy Wilder-Film. Liebster Billy Wilder-Film? Ich glaube ja. Oh. Also du hast mir quasi einen Elfmeter gelegt diese Woche, beziehungsweise dir auch, ne? Weil, natürlich. Liebes Publikum, normalerweise kommt es doch öfter auch mal vor, dass wir ziemlich miteinander streiten, weil wir doch an einigen Punkten einen sehr unterschiedlichen Filmgeschmack haben. Ja. Johannes, wie gesagt, die alte Hollywood-Sau. Ich die alte, wie schräg kann es werden? Ja, genau. Ja, Arthouse-Sau. Japanisches Kino mit russischen Untertiteln. Genau so. Aber ich glaube, das ist so ein No-Brainer. Also Zeuge in der Anklage. Wir versuchen ja immer das Fazit so ein bisschen ans Ende zu packen. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, dass wir beide diesen Film sehr lieben. Ja, also ich bin total begeistert von dem Film. Es gibt allerdings zwischendurch immer mal so Dips und da möchten wir natürlich auch drauf eingehen. Also auf jeden Fall, wir werden das nicht komplett unkritisch abfeiern. Ich habe nämlich auch zumindest einen großen Kritikpunkt, den ich aber jetzt ganz neu habe. Der war vorher ein kleiner Kritikpunkt, der ist jetzt aber neu dazugekommen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber er hängt damit zusammen, weil ich jetzt in der Recherche für diesen Film zum ersten Mal erfahren habe, dass wir hier ja Agatha Christie vor uns haben. Das wusste ich nicht. Ich habe diesen Film wirklich oft gesehen, mein liebster Billy Wilder Film. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, die Vorlage Agatha Christie. Aber warum? Das steht doch im Vorspann ganz groß. Keine Ahnung, wer liest denn schon Vorspann? Das ist der Film, der die Leute noch gezwungen hat, sich vorher durchzulesen, wer an dem Film beteiligt ist. ist. Die können nicht flüchten. Die warten alle auf den Film und werden gezwungen, sich durchzulesen, wer den dritten Soundassistenten gemacht hat. Und auf Agatha Christie setzt sich der Film ja auch wirklich drauf, weil die Vorlage bekannt ist und auch das Theaterstück, was danach entstanden ist. Ja. Und er macht das schon ziemlich fett und das ist bis jetzt einfach an mir vorbeigeflogen. Nicht so wichtig. Vielleicht habe ich auch einfach diesen Film zu oft so eingeschaltet, wenn er gerade so im Gange war. Ja. Ich glaube, ich habe den auch sehr oft im Fernsehen gesehen. Es gibt auch Szenen, an die ich mich besser erinnere als andere Szenen. Und zwar habe ich grundsätzlich dieses ganze Courtroom-Ding sehr präsent. Ja, hatte ich sehr im Kopf. Verstehe. Und obwohl ich den Film relativ oft gesehen habe, ich hatte gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es doch zwei relativ große Rückblenden gibt, die in den Film eingewoben sind. Ja. Und ich hatte auch nicht mehr in Erinnerung, dass es doch noch so ein etwas längeres Vorspiel gibt, bevor wir überhaupt zu dem großen Courtroom-Drama kommen. Ich finde, das Vorspiel ist wahnsinnig großartig. Da hast du einiges verpasst. Nein, ich habe es nicht verpasst. Ich hatte es einfach nicht mehr präsent. Ich habe das schon gesehen. Ich kannte das auch irgendwie alles. Und ja, ich stimme dir zu, aber ich würde auch behaupten, die Stärke dieses Films entfaltet sich dann vor allem im Gerichtssaal. Ja, also folgendes. Ich habe diesen Film jetzt nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal gesehen, vor ein paar Wochen das erste Mal und habe dann gedacht, okay, der muss im Podcast landen und habe ihn also jetzt nochmal geschaut, damit ich nochmal frisch rangehe. Und wenn du gerade bei Agatha Christie bist, ich habe das Gefühl, dass ich aus diesem Film die ganze Zeit Agatha Christies Stimme lese, höre. Obwohl unser Billy Wilder gesagt hat, Agatha Christie war gut darin zu konstruieren, so ein Ding, aber im Dialogschreiben war sie nicht so gut und hat auch einiges umgeschrieben. Trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, voll die Agatha Christie-Tropes rauszusehen. Oder geht nur mir das so? Auf jeden Fall. Also es spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Also dieses Mystery-Ding von Agatha Christie, was dann ja in ihren wirklich berühmten Büchern, und zwar zum einen natürlich die Orient Express und zum zweiten der Monsieur Poirot, dass es halt nicht im Gerichtssaal stattfindet, sondern dass die Gerichtsverhandlung in Räume gepackt wird, in denen sich alle versammeln. Aber trotzdem, das hat es dann sehr viel von einem Plädoyer, total, wo die ermittelnde Person, entweder Miss Marple oder Poirot, sagt, und das habe ich herausgefunden und das habe ich herausgefunden und so bin ich zu Ihnen gekommen. Ich finde aber in so ein paar Punkten, auch in relativ wichtigen Punkten, unterscheidet sich doch von diesen klassischen Agatha Christie-Tropes. Ja. Und zwar vor allem in der Hinsicht, dass Agatha Christie sehr gerne auf diese Taktik der Vernebelung setzt. Bei Agatha Christie ist es so, du kriegst die ganze Zeit Happen vorgeworfen, die dich auf eine falsche Fährte lenken sollen. Ja. Sie liebt es, die Lesenden zu verunsichern und auf falsche Fährten zu führen und macht das auch sehr bewusst, bis zu dem Punkt, dass es eigentlich bei Agatha Christie, dass du weißt am Schluss, du kannst nicht drauf kommen, wer der Killer ist. Du kannst einfach nicht drauf kommen, weil es zu viele falsche Fährten gibt und es macht Spaß, dann zu hören, wie Miss Marple drauf gekommen ist. Das Krasse daran ist, du kommst dir trotzdem total dumm dann vor, weil das so hergeleitet wird, dass du denkst, ja, hätte ich doch wissen müssen, warum habe ich das nicht gesehen? Ich finde es bei Agatha Christie nie obvious. Und in dem Film ist es ein bisschen anders, weil es in dem Film, in dem Sinne, also nicht, dass man das Ende unbedingt erraten kann, er gehört auch zu den Filmen, wo ich das Ende nicht gewusst habe, nicht erraten habe, als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe und umgehauen war deswegen. Ja. Aber es ist so, dass es relativ straightforward ist. Es gibt nicht falsche Fährten, sondern es macht alles Sinn und es ist deutlich plausibler als in anderen Agatha Christie-Geschichten am Schluss. Weil es eben nicht noch drei Fährten gibt, die dich verunsichern, verwirren, sondern es ist ganz klar, war er es oder war er es nicht. Nicht ein Whodunit, sondern es gibt nicht viele Optionen, was passiert ist. Ja. Und darum kreist sich einfach die Frage, also sehr konzentriert. Ja, das stimmt. Trotzdem finde ich, dass sie uns gut durch diese ganze Beweisführung durchführt, die sie einfach ausmacht, ne? Die Agatha Christie einfach ausmacht. Ja. Allein, wenn er auf die Idee kommt, die Briefe erstmal zu verstecken, um sie dann damit zu konfrontieren. Das ist so ein typischer Agatha Christie. Auf jeden Fall. Auch so dieses Spiel mit dem neurotischen Ermittler. Also in dem Fall ist ja unser Rechtsanwalt der Ermittler, was auch ganz spannend ist, weil er über seine Kompetenzen eigentlich hinausgeht, über das, was er machen soll. Er wird quasi ja fast zum Staatsanwalt in seinen. Er nimmt seine Leute, für die er arbeitet, ins Kreuzverhör mit diesem geilen Monokel. Ja, genau. Und worauf wollte ich hinaus? Du wolltest darauf hinaus, dass er quasi der neurotische Ermittler. Genau, er hat so diese Ticks, die ihm aber helfen beim Ermitteln. Ja. Und er ist halt so eine lustige Figur auch ein bisschen und sorgt auch viel für den Humor des Films. Und das ist typisch, wie bei Miss Marple ja auch, die ja auch so ein bisschen schräg ist. Und Poirot auch, so mit dem Auftreten und wie sie sich geben und inszenieren und so weiter. Wobei der große Verkaufsgrund für diese Neurotische ist ja seine Krankheit. Und die ist von Billy Wilder dazu gedichtet. Ja. Das kam im Buch eigentlich nicht vor. Kommen wir mal ganz kurz auf das Buch, das ja eigentlich eher kein Buch ist, sondern so eine klassische, eine Pulp-Kurzgeschichte, die in einer Zeitschrift veröffentlicht wurde. Kannst du kurz wenigstens auch gleich im gleichen Atemzug die Geschichte ein bisschen erklären? Ja. Dann kann ich dir derweil Tee eingießen. Wie wär's? Sehr gerne, bitte. Traitor's Hands heißt die Geschichte. Und nochmal, ihr habt alle die Spoilerwarnung gehört. Seid gewarnt. Es geht um einen Rechtsanwalt namens Sir Wilfried Roberts, der schon relativ alt ist, der Herzprobleme hat und der eher so auf Wunsch von einem Kollegen nochmal einen Fall übernimmt, obwohl er sich eigentlich schonen sollte. Und zwar geht's um Leonard Wall, der des Mordes angeklagt ist. Und zwar soll er Emily French, eine alte Dame, ermordet haben. Und das Motiv ist ziemlich eindeutig und klar. Er war mit ihr noch gar nicht so lange befreundet und sie hat ihn zum alleinigen Erben ihres großen Vermögens gemacht. Und dieser Leonard Wall hatte wohl auch Geldsorgen und es passt zusammen, dass er sie ermordet haben soll. Er beteuert seine Unschuld. Und sein Alibi ist seine Frau Christine, eine Deutsche, gespielt von Marlene Dietrich, die er über alles liebt, was er auch mehrmals im Film in sehr pathetischen Worten sagt. Sie ist sein Ein und Alles und sie hat das Alibi für ihn, sie wird vor Gericht aussagen. Und es gibt allerdings schon von Sir Wilfried so ein bisschen diese Vorsicht, so eine Frau in den Zeugenstand zu holen, das ist nicht so geil. Deine überaus dich liebende Frau, wenn ich die als Zeugin habe, alle glauben, die würde einfach nur lügen, um dich freizukriegen. Und deswegen würde ich die eigentlich gar nicht gerne in den Zeugenstand nehmen. Lass uns mal gucken, was wir sonst noch machen. Jedenfalls kommt es zum Prozess. Also nachdem auch Sir Wilfried mit Christine auch ein bisschen geredet hat, die tatsächlich sehr kalt rüberkommt und die Pflegerin von Sir Wilfried ist auch alles andere als angetan von dieser Christine, wie andere Leute auch in dem Film. Ja. Auf jeden Fall kommt es dann zum Prozess und überraschenderweise wird Christine zur Zeugin der Anklage, zur titelgebenden Zeugin der Anklage und es stellt sich heraus, sie ist gar kein Alibi, sondern sie weiß, dass er der Mörder war. Er war nämlich gar nicht zu Hause, als er zu Hause sein sollte, sondern ist später gekommen. Er hat ihr gestanden, dass er die alte Dame umgebracht hat und so weiter. Mhm. Sie sagt vollumfänglich für die Anklage aus. Großer Skandal, große Aufregung. Dann bekommt allerdings Sir Wilfried von einer anonymen Frau Briefe zugespielt, in denen klar wird, dass Christine eine Affäre mit einem Max hatte. Und in diesen Briefen schreibt sie, ich werde meinen Mann da jetzt so richtig reinreiten, dann kommt er ins Gefängnis und wir können endlich zusammen sein. Ha, das ist es. Er legt diese Briefe natürlich vor Gericht vor, holt Christine nochmal in den Zeugenstand, macht sie so richtig runter, bis sie zugibt, ich habe mir das alles ausgedacht, er hat ein Alibi und so weiter, er ist unschuldig. Der Prozess ist vorbei, Sir Wilfried hat gewonnen. Yes. Aber jetzt kommt der große Spoiler. Jetzt kommt die große Überraschung. Spätestens jetzt bitte abschalten, wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Nachdem der Prozess vorbei ist, ist Sir Wilfried schon so ein bisschen misstrauisch und redet dann nochmal mit Christine und es kommt heraus, sie hat sich das alles ausgedacht, sie hat das alles gefaked und zwar sie hat sich verkleidet als diese Frau, die Briefe überreicht, sie hat die Briefe geschrieben und so weiter in Absprache mit Leonard, nämlich weil sie weiß, dass er schuldig ist und sie wusste, eine Zeugin, eine Ehefrau, eine liebende Ehefrau, der glaubt niemand, wie Sir Wilfried ja auch vorausgesehen hat, also hat sie dieses doppelbödige Spiel gespielt, damit wirklich alle ihn für unschuldig halten. Ja. Aber es gibt noch einen finalen Plot-Twist und zwar kommt dann heraus, dass Leonard eine Affäre hat mit einer deutlich jüngeren Frau und dass er es eigentlich von Anfang an vorhatte, Christine noch einmal für den Prozess auszunutzen und sie dann fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel, womit Christine nicht so glücklich ist und Leonard im Gerichtssaal ersticht. Ja. Ich glaube, es gibt noch mehr Plot-Twists, aber da kommen wir noch drauf. Das sind dann die kleineren Sachen, die dann noch dazukommen, die ich sehr, sehr süß finde, die einfach Billy Wilder wahrscheinlich einen Mordspaß gemacht hat, haben, da reinzubauen. Es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen dem Film und der Vorlage und auch zwischen der Vorlage und dem Theaterstück, nämlich das war die Reihenfolge, das Buch von Agatha Christie aus dem Jahr 1925, beziehungsweise die Kurzgeschichte wurde 1953 zum Theaterstück umgeschrieben und sie war wohl ziemlich gestresst davon, das Umschreiben zu müssen. Okay. Und in diesem Theaterstück wurde dann wie im Film das Ende weggelassen und zwar dieses kathartische Ende, dass diese zweite Frau rauskommt und dass Christine Leonard umbringt. Ja. Im Buch endet es damit, dass Christine sagt, ich habe mir das alles ausgedacht, weil ich genau wusste, dass er schuldig ist. Ja. Was auch so eine kleine Überraschung ist, weil Sir Wilfried denkt zuerst, sie hätte sich das ausgedacht, weil sie an seine Unschuld glaubt. Und Was heißt eine kleine Überraschung? Das ist die große Überraschung. Alles andere ist hier hinten dran geklatscht. Als Produktion, ah, ja. da noch. Naja, auf jeden Fall, das Theaterstück wurde 1953 von Wallace Douglas produziert und lief sehr erfolgreich in New York. Also das war so der Sprung dieses englischen Stückes nach Amerika. Und ich glaube, da ist auch schon sowas Amerikanisches dazugekommen. Und jetzt bewege ich mich schon in Spoiler-Region für meine Meinung. Ich glaube nämlich, das Ende in der Geschichte ist besser als das Ende im Theaterstück und das Ende im Film. Ich bin nicht glücklich mit dieser Katharsis. Ich finde, das ist sehr, sehr weichgespült, weil sie so ein bisschen, das stinkt so danach, oh, der böse Mörder und die böse Lügnerin müssen nochmal bestraft werden. Die können nicht damit davonkommen. Und das finde ich ein bisschen lame. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Ja. Genau, und dann wurde es von diesem Theaterstück Richtung Film adaptiert. Es wurde mehrmals hin und her verkauft. Also es gab, die LA Times hat dann irgendwie drüber geschrieben, dass es wirklich teuer war. Eines der teuersten Drehbuchrechte überhaupt. Und ist dann halt irgendwie in den Händen von Arthur Humplow Jr. gelandet, der mit Billy Wilder zusammengearbeitet hat und das Ding mit Billy Wilder zusammen produziert hat. Billy Wilder als Regisseur, der, wie du schon gesagt hast, ein großer Name war im Amerika der 50er Jahre. Ja. Und Billy Wilder hat sich irgendwie zum Ziel gemacht, einen Hitchcock zu drehen. Wie würde Hitchcock diesen Film machen, hat er sich gefragt. Ja. Und wollte wirklich so ein Abklatsch, klingt gemein, aber eine Imitation eines Hitchcocks-Films. Und das Lustige ist, dass tatsächlich Hitchcock angesprochen wurde auf diesen Film. Ich habe ihren Film Zeugen der Anklage sehr geliebt. Und Hitchcock so, nein, das war Billy Wilder. Und Billy Wilder wurde dafür aber auch wiederum angesprochen, dass Leute Filme lieben, die aber Hitchcock gemacht hat. Was ich sehr süß finde. Ich finde es vor allem witzig, weil es, ich finde, als Hitchcock-Film ist er eigentlich gescheitert, weil er das wesentliche Element von einem Hitchcock-Film, nämlich die Suspense, überhaupt nicht hat, sondern vielmehr das Mysterium. Bei Hitchcock weiß man viel mehr, was Sache ist. Ja, das wesentliche Element hat er verkackt, indem er keine blonde Frau nach vorne gestellt hat. Aber Marlene Dietrich ist doch ziemlich blond. Ist in dem Film kommt, ja, Film, das weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Also ich habe Marlene Dietrich in diesem Film als sehr blond gelesen. Ja, aber als femme fatale sowieso. Insofern. Und auch wirklich so als kühle Hitchcock-Blonde, das passt schon so. Sie ist auch so diese Kälte und gleichzeitig Schönheit und Attraktivität, die ja vor allem in den Rückblenden dann zum Tragen kommt, wo sie sagen, oh, wir haben Marlene Dietrich, was kann sie? Beine? Sie kann Beine und sie kann singen. Mann. Und sie passt unglaublich gut in ein Berliner Setting. Lass uns das mal machen. Ja, krass, Mann. Und ich habe das Gefühl, dass sie wirklich nur, sie haben viel Geld dafür ausgegeben. Es hat $90,000, glaube ich, gekostet, diese Szene mit 134 Leuten, die da saßen als Soldaten verkleidet. Die sie dann als Mob quasi, naja, massenvergewaltigen wollten, das aber nicht geklappt hat, weil die Polizei rechtzeitig gekommen ist. Ja, das ist eine merkwürdige Szene. Düstere Szene. Und das alles glaube ich echt nur, damit Marlene Dietrich ihre Beine zeigen kann. Was zur Hölle ist da und los? Ihr berühmtes Lied singen kann, ne? Ja. So mit einmal eingeenglicht, amerikanisiert. Mm. Was ich aber trotzdem auch irgendwie ganz süß finde. Also sie singt auf der Reeperbahn nachts um 00:30. Also sie singt auch wirklich ein deutsches Lied, aber es kriegt einen amerikanischen Text. Und es ist tatsächlich eine Szene, die die beiden Rückblenden, es gibt einmal eine Rückblende, wie Leonard die alte Dame kennengelernt hat, die Emily, und einmal die Rückblende, wie er Christine kennengelernt hat, die sind auch in den Film eingefügt, um das Ganze so ein bisschen aufzubrechen, damit es nicht so sehr Theaterstück ist. Ja, und es war halt sonst nur im Courtroom, ne? Es gab eigentlich keine anderen Szenen, außer im Courtroom. Ich finde es natürlich einen guten Gedanken für einen Film, zu sagen, ja gut, lass uns mal gucken, lass uns nicht 12 Angry Men machen, die wirklich nur da sitzen, sondern wir brechen das Ganze auf. Was wunderbar funktioniert. Also Billy Wilder macht das Ganze wunderbar. Ja. Also die Szenen bei dem Anwalt bei ihm in der Kanzlei finde ich total gut. Die Einleitung ist einfach super. Er schafft es innerhalb von 5 Minuten, dass wir Sir Wilfried Roberts als diesen alten, kranteligen Kerl, der einfach nur in Ruhe gelassen werden will und seine Zigarre rauchen will, dass wir ihn einfach mögen. Das Tolle ist, in der ersten Szene im Auto. Ja. Hassen wir ihn. Ich hasse ihn nicht. Doch, am Anfang schon. Ganz am Anfang im Auto ist er nur grantelig und zwar auf eine Art und Weise, die echt nicht schön ist. Wirklich sagt, halt die Klappe, halt's Maul, ich will nicht mehr hören, was du zu sagen hast und lass mich in Ruhe. Auf eine Art und Weise, die ich echt nicht gut finde. Und dann schafft er es aber, einen U-Turn zu machen und mir zu verkaufen, warum er so ist, wie er ist, und ich finde ihn total süß. Ich finde ihn total grantelig und er ist auch definitiv ein Frauenhasser. Er ist absolut. Definitiv ein Arsch und so weiter. Und trotzdem finde ich ihn irgendwie in dieser Art, weil er ist halt auch so ein Sinnbild für so eine bestimmte Typ Mann. Mhm. Die natürlich, ich würde den auch nicht gerne, ich würde den nicht gerne kennen, ich will mit ihm kein Bier trinken. Nein, nein. Aber es ist witzig, diese Figur so in diesem Film zu sehen. Das Tolle ist, warum ich glaube, dass wir auch wahnsinnig mit ihm mitgehen, ist, dass er so wahnsinnig viele Momente gibt, wo wir sehen, was für eine Leidenschaft er in diesem Beruf steckt. Ja. Das ist toll. Und ich glaube, das ist das große Verkaufsargument für ihn und für den Film und dafür, dass wir die ganze Zeit mitgehen. Weil er zwar am Anfang vor allem wegen seiner Zigarren da unbedingt hin will, aber man sieht dann schnell, was ihn diesen Beruf machen lässt. Und das finde ich super, super, super wichtig und toll. Das ist ja so ein bisschen Spiegelung von dem Typen, der ihn gespielt hat, Charles Laughton. Ja. Billy Wilder hat ihn besetzt und hat aber gehört, oh, mit dem ist echt schwer zu arbeiten. Ja, ja. Mit dem wird das nichts. Der ist furchtbar anstrengend, der ist ein totaler Exzentriker. Der hatte 1955 als Regisseur gearbeitet. Und zwar hat er nur einen Film als Regisseur gemacht, Night of the Hunter, wo er komplett gefloppt ist. Ja. Und der mittlerweile aber so retrospektiv sehr gelobt wird. Und er galt als schwieriger Mensch, mit dem man nicht arbeiten kann. Und Billy Wilder hat gesagt, nein, es war komplett anders. Dieser Laughton war großartig. Der hat die ganzen Texte gelesen, der war voll drin, nicht nur in seiner Rolle, sondern auch in anderen Rollen. Er hat wohl auch die Texte von Marlene Dietrich gelesen. Ja, er hat ihr auch geholfen mit dem Akzent, den sie dann haben sollte, wenn sie die andere Dame ist und so. Das ganz, ganz, ganz tolle, viele Sachen gemacht. Und er hat, was ich ganz beeindruckend finde, jedes Mal nach jedem Drehtag sich mit Billy Wilder getroffen, hat mit dem geprobt, geprobt, geprobt für den nächsten Tag, vor allem wegen der Courtroom-Szenen, ne, die ja auch wirklich eindeutig zu setzen sind und Motivationen durchgesprochen und gemacht und getan und nochmal überlegt und nochmal überlegt. Die haben wenig Schlaf bekommen und dann haben die 20 Varianten gemacht. Und am nächsten Tag ist er noch mit einer 21. Variante gekommen und die war die beste. Und diese Leidenschaft merkt man, ne? Also, ja, ist unglaublich. Die Figur ist einfach saugut getroffen. Ja, und die Figur ist einfach witzig an den richtigen Stellen, wenn sie witzig sein soll. Mhm. Intensiv an den richtigen Stellen, wenn sie intensiv sein soll. Und ja, so ein bisschen Misogynie ist dabei. Mhm. So ein bisschen, also wenn er nachher Marlene Dietrich zusammenfaltet, dann ist das schon ziemlich hässlich, wenn er das Leier nochmal so richtig rausspuckt, rausrotzt. Ja. Dann klingt er schon sehr böse. Aber es ist ein witziger Typ und es ist halt auch irgendwie zum einen Hauptfigur und gleichzeitig aber auch Comic Relief, ne? Ja, richtig. Und das ist eine seltsame Kombi, weil das ja normalerweise sagt man, naja, man braucht eine Figur, die straight durchgeht und der Comic Relief ist so beigeordnet, ne? Ja. So wie bei Singing in the Rain, wo der beste Freund Cosmo Brown einfach der Comic Relief ist und aber nicht die Hauptfigur. Und du brauchst eigentlich eine Hauptfigur, die durchzieht. Aber an diesem Film funktioniert es sehr gut, weil er ernst genug ist, weil er das, die Sache einfach mit Leidenschaft anpackt und naja, dann ist es halt auch so ein bisschen eine Trope, muss man sagen. Der Anwalt, der seinen letzten Fall hat. Ja, er ist kurz vor der Pensionierung. Kurz vor der Pensionierung. Oder kurz danach. Und einer, der eigentlich sein Leben riskiert jetzt, weil er sich nicht aufregen darf und trotzdem da leidenschaftlich drinsteckt. Das ist schon ziemlich tropisch, aber... Total. Na gut. Und das ist vielleicht auch so ein Agatha Christie-Ding. Ne? Bei Miss Marple haben wir das ja auch, dass sie auch viel Comic Relief ist, dass das sie stimmt, auch viele witzige Momente kriegt und trotzdem gleichzeitig die Hauptfigur ist, mit der wir mitfiebern. Ja. Und ja, also Billy Wilder ist einfach gut darin, das wissen wir ja. Ja, natürlich. Sowas miteinander zu verbinden, ohne dass es unnatürlich wirkt. Also das Komische und das Ernste funktioniert beides in dieser Rolle und funktioniert auch beides durch den Film. Du hast nie das Gefühl, es wird jetzt zur Farce, nur weil er im Gerichtssaal ganz dringend seine Medikamente braucht, sondern es bleibt irgendwie natürlich. Es wirkt nicht komisch reingeflanscht. Ja. Wollen wir mal durch die Figuren so ein bisschen durchgehen, wenn wir schon bei ihm sind. Ich finde ihn natürlich als Schauspieler großartig. Ich finde, dass er sich toll da reinbegeben hat und auch ganz viel mit anderen, wie gesagt, er hat Marlene Dietrich geholfen, ihren Cockney-Akzent zu kriegen für diese andere Figur, die sie da spielen soll. Also sie kommt ja mit den Briefen, die gefälscht sind, in heavy Make-up und Wig und komischen, seltsamen Händen, die sie sich da irgendwie zusammengebastelt hat, dahin und gibt ihm die Briefe. Es ist total mutig, dass das so inszeniert ist, dass Marlene Dietrich in dieser Rolle der Amerikanerin in relativ hellen Setting gezeigt wird. Ne? Das die Vorlage und das Theaterstück setzen da viel mehr auf Schatten und viel mehr auf Verbergen. Mhm. Und sie ist voll da. Sie steht direkt neben Wilfried, wenn sie ihm die Briefe gibt, zeigt ihm sogar noch ihre Namen. Ja. Und er gehört zu den Filmen, die mich wirklich überrascht haben, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich kann mich noch erinnern, ich habe sie nicht erkannt. Ich habe sie auch nicht erkannt. Ich war auch völlig baff, dass sie das gewesen sein soll. Und ich habe auch gedacht, Selbst nach dem ersten Gucken habe ich gedacht, ja, aber dann war das ja nicht sie, oder? Sie behaupten das jetzt und so, aber ich bringe das nicht übereinander, dass sie das wirklich gespielt hat. Aber nein, sie hat es wirklich gespielt. Und Orson Welles hat ihr auch noch geholfen bei Make-up und Kostüm. Total krass. Marlene Dietrich, die in den 50ern tatsächlich vor allem musikalisch unterwegs war, ne? nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die sie so ein bisschen versucht hat, eigentlich so wieder auch auf deutschen Bühnen Fuß zu fassen. Die es aber ziemlich richtig heftig abgekriegt hat, weil sie den Ruf hatte, eine Vaterlandsverräterin zu sein, weil sie halt ab ist nach Amerika und schon bevor es zum Nationalsozialismus kam, in amerikanischen Produktionen mitgespielt hat. Sie war so, glaube ich, so der erste große deutsche Exportschlager für Hollywood. Ja. Und dann aber im Zweiten Weltkrieg extrem auf Seite der USA war. Sie hat Stadtbürgerschaft angenommen, die amerikanische, hat sich gesagt, ich will mit Nazis nichts zu tun haben. Sie war so auch so Role Model für, guckt mal, nicht alle Deutschen sind Nazis. Mm. Und das haben ihr viele Deutsche nie verziehen. Was total absurd ist. Also sie war, muss man dazu sagen, in diesem Film, sie ist 56 Jahre alt, ne? Oh. Sie sieht nicht aus wie 56 Überhaupt Jahre nicht. Alt. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit Plastic Surgery zusammen. Also sie hat, das war ein großes Ding. Ja, also das Lustige ist, sie hat sich ja nie irgendwie dafür geschämt oder so. Sie hat immer gesagt, ja, ich habe jetzt gerade wieder so eine Operation hinter mir und hier und da. Und hat auch während der Dreharbeiten sich so versteckte Dinge ans Gesicht geklebt, damit die Haut nach hinten gezogen werden kann, damit sie straffer aussieht. Ja. Also Make-up-Department hatte einiges zu tun mit ihm. Ja. Ihr Alter wird ja, also auch von der Figur wird ja durchaus thematisiert, weil Lennart nachher, wenn er mit dieser Affäre kommt, sagt, naja, du bist ja auch ein bisschen zu alt für mich. Mhm. Aber während des Films, ja, sie sieht einfach nicht aus wie eine 56-Jährige. Und ich finde auch, natürlich spielt ein Schwarz-Weiß-Bild und Kameratechnik von damals und so weiter spielt eine Rolle. Ja. Aber ich finde, sie sieht auch nicht geliftet aus, nicht das, was ich so als typisches Lifting-Gesicht sehen würde. Ich finde, sie... Nee, ich finde, sie sieht gut aus. Es wirkt nicht künstlich gestrafft, sondern es sieht natürlich aus. Man hat ihr auch nachgesagt, dass sie dann dadurch, dass sie dieses Lifting hinter sich hat und dass diese ganzen Apparaturen quasi in ihrem Kopf unter der Perücke, die sie extra nochmal drüber ziehen musste, dafür gesorgt haben, dass sie keine Mimik zulassen wollte, damit das nicht auseinanderfällt. Mhm. Was aber auch völliger Blödsinn ist, wenn wir die ganzen Courtroom-Szenen sehen, wie sie da völlig verzweifelt ist und sie einfach keine Angst davor hat, auch wirklich Mimik voll 100% oder 200% einzusetzen, um sich da reinzuwerfen in die Gefühle. Auf jeden Fall total. Und es ist ja auch, also es wird ja auch wirklich interessant erzählt, wie diese Figur kommt. Am Anfang haben wir sie so als eiskalte, wirklich berechnende und auch wirklich kontrollierte Frau, die wenig Mimik zeigt, die auch sagt, die ganz klar macht, ich weiß, was Sache ist. Mhm. Ich will das so regeln, ich will das so regeln, ich will das so regeln. Die komplett anders ist als das, was Lennart ankündigt. Das ist echt witzig. Lennart erzählt so in blühenden Worten von seiner Frau. Und dann kommt sie und sie ist wirklich so eiskalt. Es ist unglaublich. Und berechnend. Sie ist so unglaublich mysteriös am Anfang. Du weißt überhaupt nicht, was die will. Was soll das? Warum formuliert die Dinge so seltsam und so zwei- oder dreibödig sogar? Und der Anwalt erzählt natürlich dann auch, ich weiß nicht, was mit ihr ist, aber irgendwas stimmt da nicht. Und ich finde, dass sie das unglaublich gut spielt. Obwohl man dazu sagen muss, dass Billy Wilder gesagt hat, dass sie nicht wirklich eine richtig gute Schauspielerin ist. Das ist echt hart. Ich finde, sie spielt das, was sie spielen soll in diesem Moment. Ich finde auch, sie ist anders als die Femme Fatales, die man so aus dem Film noch... Ja. Sie hat auf jeden Fall Anknüpfungspunkte. Aber für eine Femme Fatale ist sie dann doch zu offensichtlich berechnend. Ne, die Femme Fatales, wie wir sie so kennen aus den klassischen Northrillern, tragen auch immer noch so ein bisschen dieses, ach, ich bin ja unschuldig und ich bin ja eigentlich nur eine hilflose Frau. Mhm. Und das Mysteriöse entsteht dadurch, dass wir wissen, nee, da steckt mehr dahinter. Mhm. Aber bei ihr sehen wir schon von Anfang an, dass sie ziemlich clever ist und dass sie auch ziemlich klare Pläne hat. Ich finde, dass sie das sehr, sehr, sehr gut spielt und dass sie einen großen Anteil daran hat, dass sie die ganze Zeit wissen will, was als nächstes kommt. Weil sie das so gut anteasert und man so sehr will, dass man hinter ihre Fassade guckt. Ja, total. Ne? Das ist toll. Und sie hat ja eine Oscar-Nominierung, sie hat keine Oscar-Nominierung. Nein, das ist ja das Ding. Rolle. Es gibt das Gerücht, dass es und vielleicht auch daran lag, weil Billy Wilder nicht wollte, dass man weiß, dass sie diese andere Frau spielt, weil die komplett anders ist vom Auftreten. Es ist nicht nur ein Gerücht, ich bin mir 100% sicher. Du bist dir 100% sicher. Ich bin mir absolut sicher, dass es ruiniert hat, dass sie ihre Oscar-Nominierung bekommt. Ob sie ihn bekommen hätte am Ende, finde oder nicht, ist eine andere Frage. Aber die Nominierung hätte sie bekommen, wenn nicht alle die ganze Zeit gesagt hätten, wir müssen hinterm Berg halten mit den Twists, die am Ende sind. Aber das ist vielleicht dann auch ein Opfer, das Marlene Dietrich bringen muss in diesem Fall, weil das, ja, das Geheimhalten ist wichtiger. Ja, und es ist aber, es betrifft sie nicht nur die Figur, die sie sonst noch spielt, also die zweite Figur, die sie spielt. Die ja keine zweite Figur ist, aber ne, die Verkleidung. Sondern auch das Ende des Films. Da finde ich nämlich, ist sie am stärksten und da hat sie am meisten zu spielen. Ja, du meinst, wenn sie quasi ihr Fake-Geständnis abgibt? Genau. Dass sie gelogen hat und dann zusammenbricht und dann danach ja auch nochmal diesen wahren Zusammenbruch hat. Genau. Der sich ja auch ein bisschen unterscheidet von diesem Fake-Zusammenbruch. Ja, das spielt sie, das setzt sie wahnsinnig gut ab. Ja. Zum einen dieser Fake-Zusammenbruch vor der Jury und dieser Switch, den sie da macht, direkt an der Kamera stehend, hinten sitzt der Anwalt und sie überlegt genau, was sie jetzt sagt und wie sie es sagt und man sieht es in ihr umswitchen. Es ist so gut gespielt und ich glaube, das hätte einen Oscar kriegen können. Hätte einen Oscar verdient gehabt. Ich glaube, das hat 1957 keine Rolle bei der Oscarverleihung gespielt und bei den Nominierungen, aber es ist trotzdem so ein Elephant in the Courtroom, über den wir kurz reden müssen. Ihre Rolle ist cool, aber ihre Rolle ist sehr geprägt von einer sehr misogynen Weltsicht. Absolut, absolut. Sie ist wirklich Sinnbild von dem, wie Männer Angst vor Frauen haben. Das berechnende Miststück, das berechnende Miststück, das ihren Mann verrät, dann das berechnende Miststück, das ihrem Mann hilft, ihre Mörderin, quasi die Mittäterin und dann am Schluss die, die ihre Gefühle nicht unter Kontrolle hat und deswegen auch noch einen Mord ausführt. Es ist auf so vielen Ebenen fies. Ja. Es ist wirklich krass. Du hast es ganz gut zusammenfasst. Ich glaube, ich habe nichts hinzuzufügen. Es sind wirklich genau diese Sachen, die echt hart sind. So diese Frau, die auch ihren Mann ganz bedingungslos liebt. Ne? Absolut. Das ist so krass. Es ist ja auch tatsächlich dieses Aussageverweigerungsrecht bei Frauen. Mhm. Das ist, wir kommen ja aus einer Zeit, also mittlerweile ist das ja alles so erweitert worden auf Familienangehörige und so. Genau. Aber wir kommen halt auch aus einer Zeit in den 50ern, wo das wirklich noch ernst genommen wurde, weil eine Frau ihrem Mann bedingungslos treu sein muss. Eine Frau darf nicht gegen ihren Mann aussagen, weil das gegen die religiösen und moralischen Sitten verstoßen würde, wenn eine Frau ihrem Mann hintergeht, indem sie ihn der Justiz ausliefert, selbst wenn sie Recht damit hat. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Und das Krasse ist, dass Marlene Dietrich diese Rolle auch als ihre Lieblingsrolle oder zumindest ganz oben auf der Liste angesehen hat. Und zwar mit der Begründung, dass diese Frau ihren Mann bedingungslos liebt. Mhm. Was eine seltsame Begründung. Irgendwo auf der Welt ist eine kleine Feministin gestorben. Ja, ja. Es ist wirklich hart. Es ist auch, das Problem ist ja wirklich, dass wir von diesem einen Trope kommen, von dem wirklich harten femme fatale Ding. Da geht ihn, boah, was ist das für eine, krass. Und wir haben mehrmals in diesem Film, wo Leute sagen, boah, was ist das für eine, der darfst du nicht trauen. Ja, ja, ja. Und dann kommen wir von diesem Setting und dann fliegen wir ins Setting rein. Sie macht alles für ihren Mann und trotzdem, der Film inszeniert es so, als ob sie schuldiger wäre als er. Ne? Dieses ganze Mording, er ist der Mörder, aber sie ist eigentlich die Bösere in diesem Moment sogar. Weiß ich nicht, das habe ich so nicht gelesen, aber vielleicht. Ich weiß nicht, in dem Moment kam mir das nicht so vor. Interessant finde ich, dass der letzte Twist, jetzt kommen die ganzen Twists schon und wir sind noch nicht mal, eine halbe Stunde haben wir schon, über eine halbe Stunde, dass am Ende der Anwalt, unterstützt von seiner Pflegerin, sagt, okay, komm, die hauen wir da raus, wenn sie ihre Verhandlung bekommt. Geiles Rechtsverständnis. Ich habe nochmal Sir Wilfried, really? Und zwar gibt's diesen Satz, she killed him. Und er dann, killed him, executed him. Genau. Und das ist was ich schon so als weichspülen auch bezeichne, es ist so, er hat's verdient. Und natürlich, der Film erzählt uns, dass er es wirklich verdient hat. Ja, natürlich. Und sie hat es auch verdient, dafür vor Gericht gestellt zu werden, aber gleichzeitig ist es gibt dieses... Er bereitet schon die Verteidigung vor. Er bereitet die Verteidigung vor, aber executed him ist echt kacke für eine Verteidigung, weil das wäre ein kaltblütiger Mord. Er will ja eigentlich Totschlag, ne? Sie ist überwältigt von ihren Gefühlen und macht, sie ist quasi nicht bei sich selbst, als sie das macht. Und ich glaube sogar, damit würde er durchkommen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie seine Verteidigung aussehen soll dann. Das können wir uns am Ende nochmal fragen, ob er sie dann am Ende des nächsten Films raushauen würde. Ein bisschen blass im Vergleich zu dieser großartigen Christine und zu diesem großartigen Sir Wilfried Roberts wirkt unser Leonard Wall, oder? Ja, das ist ein bisschen traurig, weil dieser Mensch so wahnsinnig gehypt war damals und ein riesiger Star, der war wirklich wahnsinnig beliebt. Und irgendwie finde ich ihn einigermaßen blass. Obwohl er, muss ich dazu sagen, wahnsinnig gut den Unschuldigen spielt. Ich glaube ihm ganz, ganz viele dieser Emotionen von, ah, wie kann das nur sein? Was soll das, um Gottes Willen? Und das Schöne ist, dass Billy Wilder die letzten 10 Seiten, in denen das alles aufgelöst wird, niemandem in die Hand gegeben hat, sondern gesagt hat, so, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Sodass niemand wusste, wie das Ding enden soll. Er hat Tyrone Power, so heißt der Darsteller von Leonard, nicht zugetraut, dass er spielen kann, wie dieser Leonard, die über das Überraschtsein spielt. Das ist so doof. Aber dafür muss man schon sagen, spielt er das wirklich gut? Er spielt das total gut. Tyrone Power ist halt so, ist halt ein Schönling, ne? Ja, der zum hat Beispiel ja auch so diese Abenteuerfilme gespielt, ja, wo er irgendwie so schick, Zorro und so weiter. Aber das, was du sagst, das finde ich auch am Anfang. Vor allem am Anfang wirkt dieses Naive, wirkt auch zum gewissen Grad gewinnend, weil es so im Kontrast steht zu der Christine. Voll. Weil er so wirklich und ich bin doch unschuldig und wie kann das sein? Und vielleicht ein bisschen drüber. Ja. Aber er wirkt so sehr naiv und sehr, sehr, sehr leichtgläubig auch. Ja. Und dann gibt es natürlich diesen Switch dann am Ende des Prozesses, wenn er dann plötzlich der Durchtriebene ist und es funktioniert dadurch, weil beides ein bisschen drüber ist. Ja. Aber ja, er ist vielleicht doch ein bisschen zu viel Schönling und zu gelackt, zu sauber im Vergleich zu den anderen Rollen? Vielleicht ist es das. Ich kann aber auch tatsächlich nicht so richtig den Finger in die Wunde legen. Ich weiß nicht ganz genau, woran es hapert. Es könnte dieses Schönling-Ding sein, aber irgendwie ist er mir zu blass insgesamt auch. Es ist halt auch dieses Charmeur-Ding, ne? Wir haben ja diese Rückblende, wie er Emily French kennenlernt, sein späteres Opfer. Was eine süße Szene ist. Ja, es ist total süß, aber es ist halt auch so, er spielt da voll den Charmeur, ne? Wie er so ihr zeigt, was für einen Hut sie anziehen soll und ihr dann zufällig im Kino begegnet. Wir müssen mal über den Hut reden. Ja, bitte. Dein Take auf den Hut. Du bist der Modeexperte von uns. Ich weiß nicht, inwiefern du deine Gedanken gemacht hast. Gar keine. Aber der erste Hut ist viel besser als der zweite. Keine Ahnung. Also das möchte ich jetzt einmal festlegen, okay? Das ja, ist jetzt das nehme ich dir ab. Keine Ahnung. Ich lege jetzt den Wert von X fest. Also, der erste Hut ist viel besser als der zweite. Ist das beabsichtigt von Billy Wilder? Weil da schon Absicht hintersteckt bei ihm? Also steht er wirklich vor diesem Fenster, guckt sie an und denkt sich, okay, ich muss mich irgendwie an sie ranmachen, indem ich ihr vielleicht einen anderen Hut empfehle. Aber der erste Hut ist dummerweise der bessere, aber ich mach's trotzdem und ich sage, verkaufe ihr irgendwie, dass der zweite besser ist. Oder ist das alles nur in meinem Kopf und ich habe einfach ein persönliches Gefühl dafür und denke, nein, der erste war viel geiler. Nee, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das ist diese zwei Begegnungen mit ihr, die haben sowas ein bisschen von Foreshadowing, weil es ist ein bisschen zu viel Zufall, ne? Mhm. Man hört diese Geschichte und denkt, was? Und dann bist du hast zuerst mit ihr an der Straße geflirtet, das wirkt schon so sehr gezielt, weil er geht da vorbei und schaut ins Schaufenster und sieht sie durch Zufall und dann plötzlich unerwarteterweise bist du im selben Kino wie sie, direkt hinter ihr. Und wenn man das so retrospektiv betrachtet, natürlich ist das von ihm eiskalt kalkuliert. Ja. Der wollte sich an sie ranmachen, der wollte sie für sich gewinnen, damit er an ihr Vermögen kommt. Ja. Und der Film erzählt es, das ist das, was ich meinte mit so straightforward. Mhm. Im Nachhinein denkt man, ja, macht alles total Sinn, ist total plausibel. Aber während die Szenen laufen wiederum, ist es so subtil genug natürlich auch seine Perspektive, seine Lüge, dass wir das total abkaufen und auch einfach wirklich niedlich finden und witzig. Ja, ich find's toll. Also ich finde, dass er tatsächlich dieses Heartbroken dann später im Courtroom, wenn sie sagt, ich habe ihn nie geliebt. Ja. Und er ist total verzweifelt und schreit dazwischen und nein, das kannst du, warum sagst du sowas? Das kann doch nicht sein. Ich glaub ihm das hundertprozentig. Ja. Und er spielt das wirklich, wirklich toll. Dieses Heartbroken-Ding und sich überhaupt nicht mehr wiederfinden in der Realität und überhaupt nicht mehr wissen, wo oben und wo unten ist. Es ist absolut überzeugend. Das funktioniert. Seine Blassheit ist wahrscheinlich auch einfach rollenbedingt, weil wir zwei starke Figuren neben ihm haben. Ja, vielleicht. Die einfach wirklich einfach von der Mentalität stärker sind. Christine ist einfach die stärkere Figur in dieser Beziehung. Das wird uns von Anfang an erzählt, weil er halt so sehr naiv ist und ach ja, kann ja eigentlich nichts passieren und sie aber schon ziemlich klar weiß, was Sache ist. Ja. Und dann zum Zweiten haben wir halt als männlichen Gegenpol den Wilfried, der halt so mit diesem Monokel dann noch umfühlt, dazu haben wir noch gar nichts gesagt. So geil, wie diesen Plan, Leute ins Kreuzfeuer zu nehmen, das ist so total drüber und total dumm. Wir haben auch überhaupt noch nicht über den Anfang wirklich ausführlich geredet. Was ist mit dem Treppenlift? Was ist mit der Zigarre? Was ist mit diesem Monokel? Ich finde das so toll, weil er am Anfang tatsächlich für mich rüberkommt als einfach nur renitent. Ich habe keine Lust auf diese Krankheitsgeschichte. Ich will mein Leben weiterführen. So. Yeah. Und dann wird er auf diesen Treppenlift gesetzt und er hat das erste Mal so wie so ein kleiner Junge Freude mit diesem Hoch- und Runterfahren und werden aber hoch und runter. Und dann kommen die Leute, um diesen Fall an ihn ranzutragen. Yeah. Und er nimmt den Fall ja nicht des Falles wegen, yeah, sondern der Zigarre wegen. Er will einfach nur seine fucking Zigarre rauchen. Und dann schwirrt auch noch diese ganze Pflegerin um ihn vor. Also vielleicht auch nochmal so ein bisschen, hier haben wir noch ein bisschen mehr Misogynie in dem Film, wie diese Pflegerin ist, die sich die ganze Zeit um ihn kümmern will und er will einfach nur in Ruhe seine scheiß Zigarre rauchen. Aber ich kann ihn so gut verstehen. Ja, ey, ja. Lass mich mal alle in Ruhe. Ich bin gerade aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen. Genau. Ich habe wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben. Mhm. Lass mich wenigstens diese eine scheiß Zigarre rauchen, bitte. Ja, ja, ja. Übrigens war der im richtigen Leben mit dieser Pflegerin verheiratet. Ja, ne? Janet heißt sie. Ja. Gespielt von Elsa Lanchester. Genau, Elsa Lanchester. Mit ihr war er zusammen. Und er als Mensch hat gedacht, nimmt man mir einen Herzinfarkt ab? Ich weiß ja nicht. Und dann hat er den vorgetäuscht, einfach mal so in seinem Haus bei seiner Frau, bei seiner Familie und hat geguckt, ob die ihm glauben. Und sie haben ihm geglaubt. Überraschung. Yes, ja. Und dann musste er das auflösen. Das muss eine ziemlich awkward Situation gewesen sein. Das macht man nicht. Nicht cool. Nein, nicht cool. Auf jeden Fall finde ich großartig, wie er einfach an diese Zigarre will. Und dann will er einfach nur an ein Streichholz. Weißt du, er will eigentlich nie wirklich an diesen Fall ran, bis es dann wirklich zum eins Eingemachte geht. Und ich finde es ganz toll, wie das von einem zum anderen, zum nächsten, was er will, was er will, was er will geht, was alles total trivial ist und nichts mit dem Fall zu tun hat. Es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Ja. Um das vielleicht nochmal in den Raum zu werfen, der Darsteller Charles Laughton ist 3 Jahre älter als Marlene Dietrich in diesem Film. So, was so Altersabstände betrifft. Ne? Und Tyrone Power ist ungefähr mehr als 10 Jahre jünger als sie. Und wurde trotzdem noch als zu alt angesehen. Ja, das ist krass, ne? Er war ja auch Heavy Drinker und hat, weiß nicht, wie viele Zigarettenpackungen am Tag geraucht und so. Der war wirklich hart dran. Ja. Und der ist ja auch ein Jahr später gestorben. Ja. Und das, naja. Das waren andere Zeiten. Das waren andere Zeiten, ja. Ja, auf jeden Fall ist dieses Figurenensemble sehr schön. Vielleicht, um nochmal kurz auf die Nebenfiguren einzugehen. Ich mochte die Janet ja sehr. Die Haushälterin. Die Haushälterin von Emily French, die von Anfang an diesen Leonard nicht ausstehen kann. Es ist super. Sie war ja auch die Einzige, die im Original drin war. Also in der... sie hat im Theater gespielt. Die Schauspielerin von der Janet war die Einzige, die es geschafft hat von der Bühne in diesen Film. Und zwar haben wir Una O'Connor, die eine irische Schauspielerin ist. Die auch schon mit Hitchcock zusammengearbeitet hat. Oh. Und die das einfach toll spielt und die natürlich auch nochmal, das ist dann vielleicht doch ein bisschen Agatha Christie-Nebel, so als Figur, die so die Hauptanklägerin ist quasi, die Hauptzeugin für die Anklage, wie es scheint. Ja. Wo man einfach weiß, natürlich, sie hasst Leonard, natürlich sagt sie das, natürlich sagt sie, sie hat gehört, wie er mit ihr geredet hat, natürlich sagt sie, der muss der Mörder sein, weil sie ihn einfach von Anfang an nicht ausstehen kann und ihm nie getraut hat. Und ich muss sagen, dass das schwächste Indiz eigentlich ist, was sie liefert, weil sie von Anfang an so dolle als schwerhörig eingeführt wird, dass man sofort denkt, oh Gott, was für ein blöder Haring. Weißt du, es ist so echt, Und das ist auch so typisch Agatha Christie, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das inzwischen so ausgelutscht, dass jemand, der es nicht hätte hören können, weil er zu taub ist, oder jemand, der es nicht hätte sehen können, weil er zu weit weg war, wie bei 12 Angry Men. Oh, Spoiler, tut mir leid. 50er Jahre, wir dürfen alles spoilern, was älter als 50 Jahre ist. Und deswegen fand ich die Geschichte an sich mit der Haushälterin vor Gericht nicht so geil. Aber sie spielt das so geil, dass ich da voll Lust habe, mit ihr mitzugehen. Es gibt so ein paar Gerichtsjobs, die wirklich ausgelutscht sind und die ich trotzdem liebe. Und ich liebe dieses, das passiert in keinem Gerichtssaal der Welt wahrscheinlich, aber dieses, ich habe eine Zeugin und ich muss nachweisen, dass sie das nicht gehört haben kann und ich stelle die eine Falle. Ja. Und tada, gotcha. So arbeiten keine Anwälte. Kein seriöser Anwalt würde diesen Scheiß machen, aber es ist zu geil, das im Film zu sehen. Wie er dann ein kleines bisschen zu leise einen Namen sagt und sie so, hä, was? Ich mag einfach diese Gotcha-Momente und es passt total gut zu dem Anwalt und es passt gut zu diesem Gericht und der Film steckt dann doch überraschend voller lustiger Momente, gerade auch in der Gerichtsverhandlung. Dann haben wir noch die Schwester, die auf ihn aufpassen soll, also die Pflegerin. Die finde ich, also auch in Urgestein Schauspielgröße, also sie ist wirklich großartig als Schauspielerin. Sie hat ganz tolle Sachen gespielt. Sie hat in Mary Poppins mitgespielt, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Moment, du meinst Miss Plimsoll, oder? Die Frau von Lancaster heißt sie. Genau, Elsa Lancaster. Genau. Ja. Jedenfalls hat sie eine große Karriere hinter sich und spielt hier auch wieder ganz großartig, finde ich. Sie hat eine Rolle im Gerichtssaal und das ist immer zu sagen, deine Tabletten, deine Tabletten, deine Tabletten, aber sie macht das cool. Ja, sie macht das sehr cool. Sie guckt da ganz nervös mit und läuft mit und guckt da mit und am Ende kriegt sie noch einen kleinen Twist. Oh, ja? Das mit dem, weil sie ja den Kakao vorher prüft, ob das wirklich Kakao ist und kein Alkohol, den er sich da mitnimmt. Und dann beobachtet sie ihn die ganze Zeit von da oben, wie er seinen Kakao in Anführungsstrichen trinkt, weil wir ja sehen, dass der ausgetauscht wird gegen Brandy. Und am Ende sagt sie dann, packt sie die Sachen zusammen und sagt, sie haben ihren Brandy vergessen. Und wir wissen, okay, die Frau ist einfach, die weiß einfach alles. Die steht über allem drüber. Ja, ja, total. Muss sie, wenn sie mit einem solchen Typen arbeiten, sich um einen solchen Typen kümmert, dann geht's gar nicht anders. Ja. Und ich finde interessant, ihre Wendung am Ende ist ja nicht nur, dass sie weiß, dass das die ganze Zeit Brandy war, sondern sie wird ja in diesen Fall reingezogen und sie ist dann wie, also als Krankenschwester sowieso, der wird ja niedergestochen, der Mörder von seiner soon-to-be-Ex-Frau. Und sie steht davor und ist eigentlich fast schon sehr kühl. Sie beobachtet es und weiß dann sofort, okay, ich muss diesen Griff machen, rauszufinden, ob der noch lebt. Der ist überraschend schnell tot, muss man sagen. Es reagieren alle sehr merkwürdig in dieser Szene. Ja. Das ist die einzige Action-Szene, abgesehen von diesen komischen Soldaten. Ja. Es ist die einzige Action-Szene im Film. Mhm. Und es ist so ein bisschen awkward, wie steif plötzlich alles. Also dieser Mord hätte verhindert werden können. Definitiv. Plötzlich kann sich keiner mehr bewegen. Mhm. Und ich glaube, es gab mindestens 50% der Leute, die da gestanden haben und gedacht haben, gehe ich jetzt dazwischen? Vielleicht lasse ich es einfach auch. Bewusst. Möglich, möglich. Spätestens der Anwalt, finde ich. Und sie auch irgendwie, habe ich das Gefühl. Und dann, wenn er dann sagt, nein, es war kein Mord, sondern eine Hinrichtung und damit schon die Verteidigung für die Frau vorbereitet, ist sie dann, wird sie gewonnen von ihm. Ne? Vorher denkt sie immer, sie muss sich um ihn gesundheitlich kümmern und jetzt, verquere Moral kommt dazwischen, kümmert sie sich eher um die Frau und sagt, na gut, okay, der soll seine Aufgabe erfüllen und wenn er dabei stirbt, ist mir auch egal. Wichtiger ist, dass diese Frau da rauskommt, weil die hat es nicht verdient. Ja, hat sie. Tja, das ist die große Frage. Also ich finde, der Film erzählt uns schon so eine gewisse Genugtuung in diesem Moment. Natürlich. Und zwar nicht nur, was Lennart betrifft, sondern auch was Christine betrifft. Irgendwie freuen wir uns, also er stirbt und sie landet im Gefängnis. Irgendwie ist so die Gerechtigkeit hergestellt. Wir wollen, dass sie im Gefängnis landet, oder? Wir wollen, dass sie im Gefängnis landet, weiß ich nicht ganz genau. Nein, eigentlich nicht. Nicht unbedingt. Auf jeden Fall finde ich es moralisch irgendwie seltsam, dass die Krankenschwester sich dann umentscheidet. Ja. Also es ist schon ein bisschen komisch zu sagen, ja, wir lassen den jetzt einfach sterben. Ja, es ist so, genau. Also das geht auf deine Frage hinaus. Ist sie denn jetzt, soll man sie verteidigen und soll man sie nicht verteidigen? Auch wenn du die Frage so nicht gestellt hast, aber ich glaube, das war das, was du meinst. Ich glaube, vielleicht ist er gar nicht tot. Vielleicht sagt sie einfach, er ist tot, damit niemand mehr hilft. Weil sie stehen, stehen alle so steif daneben. Oh. Weißt, niemand macht was und vielleicht fühlt sie einfach und sagt, ja, er ist tot. Ich bin auch nicht tot. Aber das, also ich meine, realistischermaßen muss man sagen, kann das echt sein, weil der stirbt nicht so schnell. Wenn du eine Wunde am Bauch hast von einem Messer, wirst du nicht von einer Sekunde auf die nächste einfach tot umfallen und das war's. Bei so vielen Plottwists könnte man ja noch einen finalen Plottwist machen, dass sie das auch inszeniert haben, weil er die Junge loswerden wollte, weißt du? Christine und Lennart, also er war so, Christine, Schatz, ich habe eine Affäre mit einer Frau, die ist aber so ein junges Ding, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber ich weiß nicht, wie ich die loswerde, zumal die von unserem Plan weiß. Pass auf, lass es uns so machen. Wir inszenieren einfach meinen Tod im Gerichtssaal. Was ich zwischendurch übrigens gedacht habe, was ich mich gefragt habe, ist, Christine kommt ja zum Anwalt und da kommt ihr dann angeblich die Idee, dass sie ja als liebende Frau keine Hilfe ist. Aber ihr Mann ist ja die ganze Zeit im Gefängnis. Der ist ja in Untersuchungshaft. Ja. Und es wird echt betont, dass sie nicht ein einziges Mal kommt, ihn zu besuchen. Ja. Das heißt, wann haben die sich abgesprochen? Gar nicht. Denn am Ende sagt der Ehemann, dass er nicht wusste, was sie vorhat, aber gewusst hat, dass sie irgendwas tun würde, um ihn rauszuhauen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass das so gut aufeinander abgestimmt wird. Es wird halt kaputt gemacht durch diese Affäre, weil davor, wenn wir sie so als totales Brainpaar haben, ne, die funktionieren so gut zusammen, dass sie diesen Plan machen können, er frei improvisiert und da einsteigt, dann ist es total geil, wenn es einfach damit endet, super Schatz, das haben wir geschafft und jetzt lass uns die Welt erobern. Es ist total großartig, aber dadurch, dass er dann doch sagt, dass er sie abstoßen will, ich finde, der Film verliert wirklich durch dieses Ende. Das kann sein. Ja, das kann vielleicht wirklich sein. Als homogenes, teuflisches Paar, das wirklich, das einfach zusammen tickt und das weiß, was los ist, funktionieren die echt gut. Wobei ich sagen muss, dass ich Billy Wilder total verstehen kann, dass er da Twist um Twist um Twist reinhauen will. Ich finde es total, also ich hätte auch als einfach eine kindische Freude, so viel da reinzuhauen. Erster Twist, dass sie eigentlich die Frau war, die die Briefe übergeben hat. Dann der Twist, dass Christine mit Vol zusammenarbeitet eigentlich, also dass die am gleichen Strick ziehen. Dann, dass Vol überhaupt schuldig ist wirklich, das ist ja auch ein eigener Twist. Da sind wir schon bei Twist 3. Bei Twist 4, dass er eigentlich eine andere hat. Dann Twist 5, dass Christine dann ihn umbringt. Das dreht die Geschichte ja auch nochmal um. Ja, und der wichtigste Twist von allen, es war kein Kakao. Die Haushälterin. und sie wusste es, dass es kein, Miss Pimsel wusste, dass es kein Kakao war. Richtig, aber das ist nur der sechste, es gibt noch einen siebten. Na, du hast den Twist vergessen, dass sie quasi gegen ihn aussagt. Das ist ja der erste. Damit wird das Ganze losgelöst. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, dann sind es ja acht. Weil dann nämlich der Verteidiger ja schon an der Verteidigung der Frau arbeitet. Das ist auch ein Twist, finde ich. Ich glaube, ich sag's in jedem Billy Wilder Film, den wir besprechen. Ja. Billy Wilder ist der Meister der kurzweiligen Filme. Kein anderer Regisseur aus der Zeit oder auch wahrscheinlich bis heute hat es so drauf, kurzweilig zu erzählen. Ich muss dir die drei wichtigsten Regeln beim Filmemacher machen. Darfst du gleich. Ganz kurz, lass mich da einmal noch Billy Wilder abfeiern und dann feierst du ihn nochmal ab. und dieser Film, den guckt man fertig und guckt dann auf die Uhr und denkt, was, der ging zwei Stunden fast. Weil der ist so kurzweilig und das ist natürlich vor allem auch durch die Twists, aber auch durch diese ganze Dynamik. Dieser Film rauscht so an einem vorbei, im besten Sinne des Wortes. Der ist unglaublich schnell, unglaublich kurzweilig und niemand kann das so gut wie Billy Wilder, die Zeit verfliegen zu lassen bei einem Film. Ja, absolut. Billy Wilder hat mal gesagt, es gibt drei wichtige Regeln beim Filmemachen. Alle mit aufschreiben bitte, Bleistift gezückt. Regel Nummer 1, du sollst nicht langweilen. Nummer 2, du sollst nicht langweilen. Und du sollst nicht langweilen. Das waren seine wichtigsten Regeln. Und er hat dann nochmal später ein bisschen ausführlicher Sachen gesagt. 10 Regeln des guten Filmemachers, die nicht alle nur sind, du sollst nicht langweilen. Die aber sehr interessant sind. Also ich werde jetzt nicht alle runterrattern, weil es zu viel. Aber schaut euch Billy Wilder an, wie er in Gesprächen mit anderen Regisseuren ist und erzählt, wie Filmemachen funktionieren soll. Nicht alles ist heute anwendbar. Ich würde ganz viel widersprechen von dem, was er sagt. Ja. Ich finde sogar, selbst diesen drei goldenen Regeln kann man widersprechen. Filme dürfen auch langatmig sein oder auch zäh sein. Ja, aber ich finde es wahnsinnig interessant, an diesen Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden, aber Regeln sind auch dazu da, vor allem gekannt zu werden. Ja. Weil wenn du die Regel kennst, kannst du sie brechen. Wenn du sie nicht kennst, dann brichst du sie vielleicht aus Versehen, aber dann brichst du sie vielleicht auch auf eine Art und Weise, die nicht gerade hilft. Ja, total. Und Billy Wilder hält sich sehr sklavisch an diese Regeln, vor allem du darfst nicht langweilen. Ja. Und das macht er in all seinen Filmen großartig. Das ist wirklich, also das ist so ein ganz wichtiges Merkmal von Billy Wilder, dass er es einfach schafft, die Zeit verfliegen zu lassen. Und in diesem Film, das ist immer ein Gerichtsfilm, ist ein Kammerspiel mit einem relativ einfachen Plot und trotzdem auf 2 Stunden gelingt ihm das erstaunlicherweise auch. Ja. Du merkst gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Ein kleines bisschen möchte ich widersprechen bei diesem Film, weil ich zwischendurch schon das Gefühl hatte, also ich meine, ich frage mich zwar die ganze Zeit, warum zur Hölle macht diese Frau das, dass sie ihn irgendwie in die Scheiße reiten lässt, weil wir ja auch das mit den Briefen noch nicht hatten und so, unser Fake-Out. Also ich die ganze Zeit da denke, warum macht sie das? Ich will wissen, warum sie das macht, um Gottes Willen. Aber das ist eigentlich die einzige große Emotion, die ich über Strecken habe. Und das ist mir manchmal ein bisschen zu wenig. Ja, Emotionen komplett überbewertet. Nein, aber ich habe das Gefühl, ah, jetzt ist er aber doch dann doch auch sehr geradeaus, auch wenn ich noch nicht genau weiß, warum, aber irgendwie ist er mir zu geradeaus. Dass er am Ende dann plötzlich 7 Twists macht. Ich weiß nicht, ob es das rausreißt, aber er hat dann halt 2 Stunden lang was aufgebaut, und um am Ende dann ganz, ganz viel passieren zu lassen. Es ist schon ein bisschen, ich finde, die Länge macht sich schon ein bisschen bemerkbar hier. Ich finde, Billy Wilder ist einfach kein Meister der Emotionen. Billy Wilder ist ein Meister der Unterhaltung. Ich finde, würde jetzt auch sagen, bei Filmen wie Manche mögen es heiß, bin ich jetzt nicht emotional sonderlich tangiert. Und auch bei Das Apartment, der ja irgendwie so sein emotional dichtester Film ist. Ja. Selbst da würde ich sagen, gehe ich jetzt nicht so krass emotional mit, sondern schätze andere Sachen an dem Film. Ja, vor allem ist bei ihm, wie bei Agatha Christie eben auch, die Konstruktion der Story einfach gut. Ja. Also wirklich großartig zusammenkonstruiert, sodass man da komplett gut durchkommt. Ja, und deswegen war auch Agatha Christie vollkommen zu Recht begeistert und hat gemeint, ey, die Filme, die ich angucke, sonst meine Verfilmungen, die sind nicht so gut. Das ist ein totaler Scheiß. Ja. Aber der hier ist wirklich gut. Ja. Der ist wirklich gelungen. Das sollte sie noch zu einem weiteren sagen. Ich glaube, das war der Mord Orient Express, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es gab einen weiteren, den sie auch wirklich gut fand. Hot Take, der Mord im Orient Express. Ja. Es gibt keinen guten Mord im Orient Express Film. Oh. Was aber daran liegt, dass das Mord im Orient Express Buch schon schlecht ist. Echt, ja? Ja. Das Problem, Achtung, jetzt kommt nochmal ein Spoiler, Leute. Ja. Mord im Orient Express hat das dümmste Ende einer Mystery Story ever. Weil sie es einfach auflösen mit jeder war verantwortlich. Ich weiß, es ist super. So billig. Es ist total cheap. Ich meine, Agatha Christie hat alles durch. Was soll sie denn mal noch machen? Ja, aber echt. Dann kann man doch mal alle schuldig sein lassen. Ja, jeder hat ein Motiv. Jeder hat die Möglichkeit, es zu haben. Und du musst jetzt einfach jemanden finden. Meinetwegen 2. Aber du sagst nicht, okay, und ihr wartet alle. Weil dann wird der Film komplett seiner Sinnhaftigkeit beraubt. Nein. Schrecklich. Was hat sie sich dabei gedacht? Nein, ich finde es ganz toll, weil das ja auch hergeleitet wird, weil alle sich absichtlich auf diesen Zug begeben haben, um genau das herzustellen. Es ist so billig. Es ist wirklich, ich mag das wirklich nicht. Ich finde, es ist wirklich, wirklich schlechtes Storytelling. Wenn ich dich mal richtig ärgern will, gebe ich dir einen Film. Welche Verfilmung auch immer. Vielleicht die letzte, die es gab. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe die aus den 70ern, gab es 2 oder so. Tatsächlich finde ich die Verfilmung auch gut, aber ich finde die Story. Ich finde, es ist echt eine schwache Story. Also vor allem für Agatha Christie-Verhältnisse, weil sie einfach viel mehr kann. Aber um das vielleicht noch dazu zu sagen, Miss Marple viel, viel, viel, viel, viel größer als Hercule Poirot. Größer im Sinne von besser. Besser, ja. Okay. Auf jeden Fall, ich würde Miss Marple jederzeit Poirot vorziehen. Ja, vielleicht stimme ich da auch zu. Aber da müsste ich länger drüber nachdenken. Da haben wir jetzt keine Zeit. Wir wollen diesen Film besprechen. Wir können ja noch mal ganz kurz, weil wir jetzt müssen mal Agatha Christie mehrmals gesagt haben, wie englisch und wie amerikanisch ist dieser Film? Wie englisch und wie amerikanisch ist dieser Film? Der ist schon sehr amerikanisch, muss man sagen. Sie bemühen sich wirklich sehr englisch zu sein. Sie haben ja diese witzigen Perücken und es ist ein sehr englischer Gerichtssaal mit Orderrufen und so weiter. Sie versuchen sehr viel, dass es so englisch wirkt. Und gleichzeitig fühlt es sich aber voll amerikanisch an. Ja, total. Und das ist natürlich, Billy Wilder ist halt auch ein sehr amerikanischer Regisseur. Ja. Und das Stück ist ja auch schon mal durch die amerikanische Mühle gegangen, als es zum Stück wurde. Aber was ist es, was den Film so amerikanisch macht? Ich habe das Gefühl, dass ein ganz starkes Stück Patriotismus durchschwingt. Ich weiß nicht genau, durch welche Lines oder so, aber dieser Courtroom macht so einen starken patriotischen Vibe auf, dass das vielleicht ein bisschen. Und spielt in London, also soll in London spielen. Sie wollten es ja in London drehen, aber sie konnten sich in London drehen. Ja, ja, ja. Sie mussten die Gerichtsgebäude nachbauen, weil sie nirgendwo rein durften in England. Das hat viel Geld gekostet. 90.000 oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Aber sie bemühen sich ja wirklich alles so zu sagen, ey, wir sind in England. Es ist England, es ist London. Guckt hin, da englische Autos, seht ihr? Und bringt doch nichts. Es bringt überhaupt nichts. Also auf jeden Fall dieser Landed-Wechsel amerikanisch vom Typ her. Stimmt, ja. Die Art, was sie machen, also ich meine auch diese ganze Geschichte Soldaten, die in Deutschland sind. Ja, es waren auch britische Soldaten in Deutschland, aber es ist schon eher so ein amerikanisches Trope, dass das erzählt wird, dass er seine Frau in Deutschland kennenlernt, weil er da stationiert war als Soldat. Das ist sehr amerikanisch, ja. Und dann auch was er mit Emily French macht, also dieses ins Kino gehen, also im Kino, alter, Kino ist so amerikanisch. Und dann auch diese Wutauswahl, das hat alles so sehr viel von so amerikanische Comedy-Vibes. Ja, okay, ja. Aber ich kann jetzt auch nicht so drauf zeigen, was so amerikanisch ist, weil ich finde, sie bemühen sich wirklich doll, das britisch zu machen, aber es kommt nicht britisch rüber. Sind die afrikanischen Mitbringsel, die ja sehr problematisch sind in diesem Film, sind die so ein Wink in Richtung britischer Kolonialismus? Voll. Das gehört so zu diesen Momenten, sie machen so viel, um britisch zu wirken. Ja, ja, ja. Und dazu gehört der Kolonialismus, dazu gehört, dass man einfach mal ein paar englische Taxis sieht, ja. Dazu gehört, dass sie im Gerichtssaal alle englisch sind und diese Perücken tragen und so weiter, aber irgendwie ist trotzdem, du guckst die ganze Zeit einen amerikanischen Film. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das. Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Was ich übrigens ganz, ganz toll finde, ist die Pillen. Ja. Die Pillen, die quasi eine Uhr darstellen. Ich finde es total großartig, weil du hast ja die ganze Zeit diesen Typen, der da sitzt, also unser Anwalt, und seine Pillen da aufreiht in so einem Muster. Mhm. Und dann haben wir Schnitt für Schnitt für Schnitt und es werden weniger Pillen. Und er soll ja eine Pille pro Stunde nehmen. Ja, ja, das ist schön. Und das ist großartig. Wir haben da eine Uhr, ohne eine Uhr zu zeigen. Und das ist so diese Ticking Time Bomb mäßig so ganz subtil mit reingebaut. Ja. Das ist Billy Wilder. Es ist unglaublich, was der für Ideen für sowas hat. Und es ist gar nicht so, also es ist nicht krass, es sind nicht krasse Bilder, ne? Also Billy Wilder ist so, ich würde mal sagen, relativ konservativ, was so die Bildsprache betrifft. Wir haben auch, glaube ich, schon öfter mal drüber geredet, dass Billy Wilder halt auch so ein sehr Autor ist. Mhm. Und Autorenfilmer und dass die Kamera bei ihm vielleicht so ein bisschen hinten angelagert ist. Ja. Aber dafür macht es halt das, was es soll, ne? Ja. Also es ist einfach immer so spot on und relativ schnörkellos. Ja. Und aber es reicht, um uns reinzuziehen und um uns mitzunehmen. Und da möchte ich nochmal hervorheben, ich liebe diese Totalen im Gerichtssaal, die wir auch ganz oft haben, aus den Publikumsrängen. Mhm. So von oben runter und du hast sehr viele Köpfe und sehr viele Leute zwischendurch. Und wenn dann Aufregung ist und Staatsanwalt, Rechtsanwalt und Richter sich gegenseitig anschreien und es erzeugt so eine sehr schöne, naja, so ein bisschen auch eine chaotische Atmosphäre. Es ist immer dieser Ort des Chaos, wo jemand, in dem Fall der Richter, versucht, Ordnung reinzubringen und immer nur so halb erfolgreich ist. Der Richter ist aber auch ein Zyniker, muss man sagen, oder? Auf jeden Fall. Und ein bisschen auf der Seite der Verteidigung, habe ich so das Gefühl. Ja, ja schon. Weil er eben schon oft sagt, naja, komm, lass ihn doch machen, lass ihn seine Argumente bringen und irgendwie, weiß ich nicht. Man hat das Gefühl teilweise, dass dieser Sir Wilfried, und das macht auch viel von seiner Rolle aus, den Gerichtssaal zu seinem eigenen Spielplatz macht. Der hat Spaß. Ja. Und die anderen, die dann gegen ihn arbeiten oder auch mit ihm arbeiten, haben vielleicht nicht so viel Spaß, weil das einfach stressig ist, wenn da so ein kleines Kind ist, das sagt, so, jetzt kann ich hier noch mit meinen Beweisen und ich habe eine Idee, die muss ich unbedingt umsetzen. Ich sage nur, Clinging Brunette. Ja. Was für ein Blick der drauf hat, als er versteht, was Clinging Brunette bedeuten soll. Ja. Und er hat so einen Spaß dabei. Und er macht aus dieser kleinen Rolle wirklich etwas, was einem im Kopf bleibt. Ich finde den Schauspieler, der hat das wirklich gut gemacht. Auf jeden Fall. Das haben wir vielleicht am Anfang, oder ich habe das vergessen am Anfang zu sagen, dieses Kindliche. Ja. Dass er ganz viel drin hat, diese kindliche Freude, die hinter dem Krummeligen verborgen ist, die aber immer wieder durchscheint. Und halt vor allem auch, wenn er mal so, wenn es so ein bisschen fieser wird, ne? Mhm. Ich brauche unbedingt auch so ein Monokel, wenn ich so alt bin. Der Monokel ist großartig. Ich finde den Monokel ganz toll, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wie zur Hölle man Leute zum Geständnis bringen soll mit einer Reflexion eines Monokel. Das ist total Bullshit. Völliger Bullshit. Aber ich finde toll, dass es sich am Ende noch auslöst, weil am Anfang ist er ja nur da, um irgendwie Reflexionen in Gesichter zu bringen und dann spielt er während der Verhandlung mit diesem Monokel rum, was er übrigens sich abgeschaut hat von seinem eigenen Anwalt. Ja, genau, er hat den Anwalt, der auch Marlene Dietrichs Anwalt war. Ne? Ja, genau. Er hat die Rolle an seinem Anwalt und Marlene Dietrichs Anwalt orientiert. Ja, und dann spielt er damit rum während der Verhandlung und dann am Ende, als alles rauskommt, spielt er nochmal damit rum und zwar nicht ganz ohne Hintergedanken, denn dann kommt eine Reflexion auf das Messer. Und da wir in Zeiten des Haze Code leben, ist das so, ja, ne? Wir sind da noch. Wir sind voll in Zeiten des Haze Codes. Darf er nicht irgendwie deutlicher darauf hinweisen, dass sie jetzt das Messer nehmen könnte, um ihn umzubringen, den Mörder? Mm. Aber er macht das mit dem Licht, das er reflektiert. Wir sehen auf dem Messer die Reflexion von dem Monokel. Du meinst, will er, dass sie ihn umbringt? Ja, er hat da durchaus eine Absicht. Oh, guter Twist auch noch. Den kannst du noch als Twist Nummer 8 mit draufpacken. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Nummer 10, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, es geht am Schluss sehr schnell mit den Twists, ne? Und man hat auch das Gefühl, nee, ich hab's eigentlich nicht. Ich kann mich in jemanden reinversetzen, der sagt, das sind mir zu viele. Ja. Ich find's geil. Ich find's auch geil. Ja, ja, total. Es ist auch, der Film hat sich's auch verdient. Auf jeden Fall. Der Film hat lang genug das einfach aufgebaut, diese Spannung, und das muss jetzt auch entladen werden mit den ganzen Sachen. Und um das vielleicht nochmal zu sagen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, es gibt gar nicht so viele Filme, wo ich wirklich überrascht war, so dass ich sage, boah, diese Überraschung ist was richtig Wesentliches für meine Filmunterhaltung. Ja. Da würde ich The Sixth Sense auf jeden Fall nennen. Ja, natürlich, das ist klar. Und die Others auch noch, wobei ich es da schon ein bisschen geahnt habe, nee, die muss ich rausnehmen. Nein, aber da muss ich ihn mal bei meine Liste, weil The Others war wirklich, da saß ich davor und dachte, geil, oh mein Gott, okay. Es gibt so eine wirklich traurige Liste von Filmen, bei denen ich es vorher erfahren habe. Mm. Zum Beispiel Fight Club. Ich bin sehr traurig, dass ich das vorher wusste. Ja, hattest du erzählt. Und Empire Strikes Back, Star Wars, bin ich auch sehr traurig, dass ich es vorher wusste. Mhm. Das war aber auch fies, weil das wirklich jeder irgendwie dann rausgeblattet hat. Es gibt Filme, wo ich es erraten habe. Während des Films, weil ich komme da nicht so ganz raus, ich neige dazu dann so in Filmen. Und es gibt Filme, wo ich es einfach lame fand. Und es gibt wirklich nur wenige Filme, wo ich sage, boah, die Überraschung war richtig geil, richtig wesentlich. Ja. Memento, The Sixth Sense und Zeugin der Anklage wären, glaube ich, so meine drei, die ich ganz weit nach vorne packen würde, was das betrifft. Und es gibt nicht viele. Was mit Dr. Caligari? Oh, gute Frage. Lass mich mal überlegen. Also als ich Caligari geguckt habe, wusste ich es nicht, aber die Überraschung... weiß ich nicht mehr. Wir haben auch über den Film lang geredet. Ja, ne? Haben wir. Ich glaube bei Caligari ist ein großartiger Film. Ja. Ich glaube mein liebster deutscher Stummfilm aus der expressionistischen Zeit. Mein liebster expressionistischer Film mit Sicherheit. Mhm. Ich glaube die Überraschung war einfach nicht so wesentlich. Aber ich wusste es vorher nicht und ich bin auch nicht drauf gekommen. Aber es war auch nicht ein Film, wo ich mit einer Überraschung gerechnet hätte. Ja. Ah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ein spannender Plot-Twist. Einer der wichtigsten Plot-Twists, finde ich, der Filmgeschichte. Und dieser Film... Unter anderem auch, was das betrifft, Plot-Twists im Gerichtssaal, aber generell auch so ein bisschen eine Blaupause für Gerichtsfilme, die ja so ein ganz eigenes Genre sind, ne? Wow, du hast eine richtige Überleitung für unsere Top 3. Eine richtige Überleitung, Jingle. Ich bin stolz auf dich, Plur. Unsere Top 3. Ich liebe Gerichtsfilme. Ist das so? Ja. Okay. Ich finde Gerichtsfilme geil. Und zwar nicht mal so aus dem filmmacherischen Standpunkt. Ich mag einfach die Intensität und Spannung, die auf so engem Raum entsteht. Du willst also, dass irgendwann mal in jedem Film jemand sagt, you can't handle the truth. Genau, das will ich. Auf jeden Fall. Aber gleichzeitig gibt es auch viele, die, ich glaube, wenn ich meine Top 10 Filme, Lieblingsfilme aufzählen würde, wäre kein Gerichtsfilm drin. Einfach weil Gerichtsfilme dann doch irgendwie, oft auch ein bisschen lame sind und oft auch so ein bisschen, dass man, wenn man sie sieht, dann denkt, oh ja, das ist so ein Klischee, weil Gerichtsfilme werden halt so durch diese Tropes vorangetrieben. Mm, ja. Ich mag diese Tropes und gleichzeitig sage ich, ja, aber spielt halt auch eine Rolle bei der Bewertung des Films. Ja, man hat man irgendwann 30.000 Mal gesehen, das ist halt das Ding. Wenn du in so einem ganz spezifischen Umfeld bist, wie in einem Courtroom, dann passieren ganz bestimmte Dinge. Da kommt man kaum drum rum. Lass uns mal in unsere Top 3 gucken, ob wir vielleicht die Tropes ein bisschen umschiffen können. Ja, ich habe die Tropes voll drin, weil ich auch genau die Gerichtsfilme mag, die Tropes drin haben. Mein Platz 3, 5 Jahre nach diesem Film, aus dem Jahr 1962, To Kill a Mockingbird, Wer die Nachtigall stört, basierend auf dem Roman von Harper Lee, wo erzählt wird, wie ein Anwalt im amerikanischen Süden in den 30er Jahren einen Schwarzen verteidigt und entsprechend Probleme hat. Das Ganze erzählt aus Sicht seiner Tochter. Ja. Die Courtroom-Scenes sind gar nicht unbedingt das Wesentliche, aber sie haben eine unglaubliche Intensität, eine unglaubliche Spannung. Ja. Und es ist wirklich einfach ein guter, spannender und auch bewegender Film. Ich habe auf meinem Platz 3 eine Serie, eine Miniserie. Ich glaube 4 Folgen. When They See Us. Über die Central Park 5, wo Jugendliche Tatverdächtige verurteilt wurden, obwohl sie im Nachhinein gesehen unschuldig waren. Das musste ich ausmachen. Ich habe den angefangen, ich habe es nicht ertragen. Es ist wahnsinnig schwer zu ertragen. Ich fand es richtig, also es hat mich so fertig gemacht, also ich habe halt auch einen Sohn, ne? Ja. Es hat mich so fertig gemacht, dass ich das nicht weiter gucken konnte, weil ich es zu belastend fand. Oh mein Gott. Also es war wirklich, es ist super. Ich habe die, keine Ahnung, die erste Folge, glaube ich, ganz geguckt und dann so in der zweiten, irgendwann bin ich ausgestiegen, weil ich gesagt habe, ey, es geht gerade nicht, das ist mir echt zu belastend. Wobei die erste ja auch schon richtig dolle belastend. Ja, ja, also das ganze Ding ist so, es tut einfach weh. Es ist wirklich hart. Es ist eine Miniserie, auf Netflix, glaube ich, zu kriegen, aus dem Jahr 2019. Und die Jugendlichen werden einfach, weil sie schwarz sind, da reingeworfen als, ja, ihr seid schuldig, ihr wart da in der Nähe und wir haben gerade nichts Besseres. Und die Schwarzen sind ja immer schuld. Ja, und das war's dann für die. Und deren Leben ist so ruiniert. Also es ist eine wahre Geschichte und die wurde verfilmt. Und ja, das findet halt viel im Courtroom statt. Also so viel vielleicht auch nicht, aber es ist für mich so genug Courtroom, dass ich denke, okay, das passt an die Liste. Mein Platz 2. Ich weiß nicht, warum ich ihn drin habe, aber ich liebe ihn. Ja? Er ist eigentlich total seicht. Er romantisiert das Militär. Aha. Er hat Tom Cruise als Hauptdarsteller. Aber eine Frage der Ehre aus dem Jahr 1992 hat mit die elegantesten und schönsten Gerichtsszenen, die je ein Film hatte. Natürlich dank Jack Nicholson, aber auch dank Tom Cruise, der hier wirklich eine seiner besten Leistungen, wenn nicht sogar seine beste Schauspielleistung seiner Karriere vielleicht hinlegt. Und einfach ein toller, spannender Film, der interessant erzählt ist und super besetzt und einfach unglaublich edel inszeniert. Rob Reiner, 1992. Ja, der ist seicht. Ja, das ist Hollywood. Ja, wir mögen all das amerikanische Militär in diesem Film, aber trotzdem ist es ein guter Film. Ich habe auf meinem Platz 2 Anatomie eines Falls, den ich im Kino gesehen habe vor einer Weile, den ich tatsächlich ziemlich gut fand, aber auch nicht ganz kritiklos gut fand. Ich fand ihre Schauspielleistung wahnsinnig gut und sie ist ja nicht umsonst auch für einen Oscar nominiert. Leider nur nominiert. Aber nominiert und nominiert ist, also das sind 90% des Gewinns. Es ist wirklich krass. Er hat einen Oscar für das beste Originaldrehbuch gewonnen, ne? Und ich habe ihn nicht gesehen. Ah, okay. Ja, dann musst du den noch gucken. Also ich weiß nicht ganz genau, ob wir ihn hier besprechen müssen, aber ich fand ihn tatsächlich sehr intensiv und sie spielt das so, dass man die ganze Zeit Teil des Gespräches sein will. Ja. Sie überlegt, wie als wenn sie mit uns zusammen darüber nachdenkt, was passiert ist, was das Ganze soll. Die ganzen Streitgespräche, die mit ihr stattfinden, sind so, dass man mit ihr streiten möchte zusammen, weil sie wirklich interessiert daran ist, nachzudenken und zu reden und zu was zu kommen. Okay. Ich finde es ganz, ganz toll. Cool. Ich finde, ganz, ganz wenige Schauspieler schaffen es, eine Diskussion so zu führen, on screen, dass man interessiert daran ist, darüber nachzudenken und das Ganze von allen Seiten anzuschauen. Cool. Ja. Ich habe ja das Gefühl, die Oscar-Verleihung, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht so lange her ist, 2024, die war vollgepackt mit guten Filmen. Ja, wir hatten selten. Es ist lange her, dass wir so ein gutes Academy Awards-Jahr hatten. Ja. Und ich habe ja Oppenheimer immer noch nicht gesehen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Verlauf der Oscar-Verleihung, auch mit den Auszeichnungen und. Ich habe es mir komplett gegeben, tatsächlich. Ach, du hast die echt geguckt? Ja, ich habe die alles geguckt. Oh Gott, ich finde so Awards-Zeremonien total schrecklich. Ich kann mir das nicht länger als 5 Minuten angucken. Das ist die Pest. Absolut. Egal ob Oscar oder Grammy oder Emmy, was auch immer, es ist schrecklich. Wenn du einen Zettel hast, auf dem Kreuze drauf sind, was du glaubst, wer gewinnt. Ihr habt gespielt. Dann wird das Ganze interessanter. Was war denn dein Tipp für den besten Film? Oppenheimer wahrscheinlich. Ich glaube ja. Und ich habe 7 richtige gehabt. Oh, es war auch, vielleicht um das dazu zu sagen, es war ein relativ überraschungsarmes Oscar-Jahr. Das stimmt, ja. Weil die Filme, mit denen man gerechnet hat, die ausgezeichnet wurden, das war schon irgendwie das, was zu sehen war. Ja, genau. Aber das Problem war, dass man ganz viel bei ganz vielen Kategorien so 3 Favoriten hatte. Ja. Wo man wirklich gedacht hat, ja, es könnte jetzt wirklich jeder von diesen 3 sein. Das ist schon krass, weil die Qualität einfach so hoch war von so vielen Filmen. Ja, total. Und das ist auch mal schön. Also auch wirklich diverse Filme und wirklich unterschiedliche Filme. Ja. Anatomie eines Falls, das wollte ich eigentlich sagen, steht bei mir auf jeden Fall auch ganz weit oben auf der Liste von diesen Oscar-Filmen, die ich jetzt irgendwie so peu à peu noch nachholen muss. Ja, auf jeden Fall. Das musst du. Mein Platz 1 ist aus dem Jahr 1979 so ein bisschen so ein New Hollywood Nachläufer, würde ich behaupten. Mhm. Und zwar von Norman Jewison, Justice for All. und Gerechtigkeit für alle im Deutschen mit Al Pacino als ziemlich korrupter Anwalt, der aber so nach und nach anfängt, das ganze Justizsystem zu hinterfragen und kritisch zu beobachten. Mhm. Und mit einer ganz großartigen Szene, wo der Richter ihm sagt, you are out of order, und er sagt dann, I'm out of order, you're out of order, und eine richtig schöne Explosion hat, okay, im Gerichtssaal. Toller Film. Okay. Ich hätte auf Platz 1 12 Angry Men. Ach, schön, ja. Das ist einfach der Klassiker und ich finde den so mutig und so gut, nur in diesem Raum spielen zu lassen und die das einfach verhandeln. Es gibt nichts Geileres, als wenn Regisseure es schaffen, dass man eigentlich nur einer Diskussion beiwohnt und dabei sein will. Man will an diesem Tisch sitzen und mitreden. Ja. Das ist wirklich toll. Ja. Und die Entwicklung, die da drinsteckt, die ganzen Twists, die jetzt nicht so die großen Plot-Twists wie bei diesem Film zum Beispiel hier, sondern einfach, man will dabei sein und mit rausfinden, was eigentlich passiert ist. Was ich bei 12 Angry Men wirklich mag, ist, dass sie es nicht auflösen. Wir bleiben bei der Perspektive der Geschworenen am Schluss und bei ihrer Entscheidung und müssen die hinnehmen. Aber uns wird nicht verraten und so war es wirklich, sondern es ist halt so. Das war ein typischer Prozess. Mhm. Geschworene haben miteinander geredet und am Schluss ist eine Entscheidung gefallen. Ja. Und ob die richtig war, wissen wir nicht. Mhm. Und der Film verkauft uns natürlich sehr, dass sie richtig war. Ja, aber es bleibt aber trotzdem so dieses Zweifelnde und es wird nicht aufgelöst. Das finde ich super. Und es wirkt fast wie ein Gimmick, dass sie am Anfang alle dagegen sind und der eine, der dafür ist, der sie dann alle nach und nach um... Es sind auch so ein paar Klischees dabei, auf jeden Fall, aber der Weg dahin ist wirklich toll inszeniert. Ja. Tolles Kammerspiel. Ja. Okay, ansonsten hätte ich noch Liar Liar gehabt, aber das habe ich mich nicht getraut reinzubringen. Der Dummschwätzer, der wirklich ein guter Film ist, aber schon eine sehr seichte Familienkomödie. Ja. Okay, gut, dann gehen wir zurück in unseren Film. Das war unsere Top 3. Da, da sind wir wieder. Und ich glaube, wir können auch schon so langsam zu einem Fazit kommen, oder? Ich glaube auch. Oder hast du noch Last-Minute-Evidence? Nein. Liar, you're a liar! Das ist echt hässlich, wie er zu ihr sagt, dass sie ein Lügner ist und dann dieses Wort Liar so raus. Buckt. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie geil ich das finde, dass dieser Schauspieler das so gut macht. Weil der da wirklich, der arbeitet da richtig drauf hin und trotzdem sind wir wahnsinnig erschrocken und überrascht von diesem Liar. Das ist unglaublich, dass so viel Kraft da drin steckt. Ich liebe diesen Schauspieler dafür, es ist super. Das ist eine Art zu spielen, die es heute selten gibt. Ja, vielleicht. Es ist ja auch so ein bisschen drüber, aber es wirkt trotzdem nicht komisch in dem Moment. Ja, genau. Vielleicht ein bisschen misogyn. Es ist so, wenn man, weißt du, so Männerfantasie, eine Frau einmal so anschreien zu können. Oh so Gott. Leier anschreien zu können, ist schon, ist vielleicht spielt auch ein bisschen mit. Naja. Ich leg das jetzt mal fest, das ist gerade zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme im Jahr 2024 ist das mein liebster Billy Wilder-Film. Uiuiui. Ja, dann kommen wir nicht drum rum, noch ganz viele andere Billy Wilder Filme anzuschauen, um das zu challengen. Na, die wichtigsten, würde ich ja behaupten, haben wir gesehen. Was? Na, wir haben gesehen Boulevard der Dämmerung, wir haben gesehen Manche mögen's heißen, wir haben gesehen Das Apartment und ich weiß, der hat noch mehr gemacht und der hat auch noch mehr gute gemacht. Ich habe ganz viele von dem auch noch nicht gesehen. Aber ja, das ist halt das Problem. Ich würde ja behaupten, das sind die wichtigsten. Ah, das, keine Ahnung. Oh, okay. Ich freue mich auf den nächsten Billy Wilder Film von dir, weil das war echt schön. Ich habe mich echt gefreut, dass du mir den gegeben hast und es war schön, ihn mal wieder zu gucken. Cool. Ja, ich habe kein großes weiteres Fazit. Wir haben eigentlich alles gesagt. Ich liebe diesen Film tatsächlich. Ich habe bloß zwischendurch diesen Dip, weil ich denke, jetzt ist irgendwie alles so geradeaus und jetzt, wenn der so geradeaus endet, huch, oh, da ist ein Twist. Okay, na gut, dann bin ich jetzt wieder dabei. Aber auf jeden Fall, da sind wir uns, glaube ich, einig, einen Muss-man-sehen-Film. Auf jeden Fall, einen Muss-man-sehen-Film. Wenn ihr wissen wollt, welchen Muss-man-sehen-Film ich Johannes nächste Woche gebe, dann bin ich nämlich dran. Bleibt noch kurz dran, ist auch eine Aufgabe für euch, weil, wie ihr mitgekriegt habt, wir spoilern ohne Ende. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, den Film gesehen zu haben, bevor ihr euch anhört, wie wir darüber reden. Und ansonsten euch danke fürs Zuhören. Ja, schöne Woche euch allen. Und dann hören wir uns an dieser Stelle wieder, was auch immer ihr dann immer macht. Ich stelle mir immer vor, dass ihr joggen geht, während wir das machen. Und weiter joggen. Tschüss. Tschüss. Ja, wir haben über die Oscars kurz geredet, die Oscars 2024 und zumindest to date, glaube ich, mein liebster Film aus diesem Jahr von den Oscars, den würde ich dir gerne geben und das ist Poor Things von Yorgos Lanthimos. Wir haben einen aktuellen einen aktuellen Film? Seit wann machen wir denn so aktuelle Filme, Flor? Ist ja unglaublich. Ach komm, du hast mir vor nicht allzu langer Zeit hast mir Mermaids Don't Cry gegeben. Dann darf ich dir auch einen Festivalfilm geben. Okay. Poor Things, ganz toll. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich werde wohl mal mich dann doch noch schnell ins Kino begeben müssen, weil der Film ist ja durchaus, glaube ich, für die große Leinwand, oder? Es ist definitiv ein Film für die große Leinwand. Ich bin auch sehr froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe, aber ja, also das ist die Frage, wenn ihr das hört, werdet ihr ihn wahrscheinlich höchstens in Programmkinos sehen können. Das heißt, wer in der Stadt wohnt, wird vielleicht noch Glück haben. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein Film für die große Leinwand. Wenn nicht, sorgt ihn euch anders. Ich kann nur sagen, es muss man sehen, Film. Aber ob es wirklich einer ist, werden wir dann nächste Woche herausfinden. Es gibt ihn auf Disney Plus, wenn er hier rauskommt. Also wenn unsere Folge rauskommt, sollte er inzwischen auf Disney Plus sein. Gut zu wissen. Bis dahin. Okay. Ciao. Ciao.